Da sprach Jahwe zu Mose folgendermaßen, befiehl den Israeliten, abzuschwenken und sich bei Pihaschirot zwischen Migdol und dem Meere zu lagern bei Baal-Zephon, in dessen Nähe sollt ihr euch lagern am Meere. Der Pharao aber wird von den Israeliten denken, sie sind verirrt im Lande, sie sind eingeschlossen in der Wüste. Dann werde ich den Sinn des Pharao verstocken, und er wird sie verfolgen, ich aber werde am Pharao und seinem ganzen Heere meine Macht erweisen, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich Jahwe bin. Da taten sie so. Hierauf wurde dem Könige von Ägypten berichtet, dass das Volk entwichen sei. Da wurden der Pharao und seine Höflinge gegen das Volk umgestimmt, denn sie sagten sich, was haben wir getan, dass wir die Israeliten ziehen ließen, so dass sie uns keine Dienste mehr tun. Da ließ er seine Wagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Und er nahm 600 Streitwagen mit auserlesener Mannschaft mit und alle Streitwagen der Ägypter und Wagenkämpfer auf jedem derselben. Jahwe aber verstockte den Sinn des Pharao, des Königs von Ägypten, da setzte er den Israeliten nach, während die Israeliten schlagbereit ihres Weges zogen. Da setzten die Ägypter ihnen nach und erreichten sie, wie sie am Meere lagerten, alle Pferde, Kriegswagen, Reiter und Truppen des Pharao, bei Pihaschirot in der Nähe von Baal-Zephon. Als nun der Pharao nahe herangekommen war, schauten die Israeliten auf und wurden gewahr, dass die Ägypter hinter ihnen dreinzogen. Da fürchteten sie sich sehr. Und die Israeliten riefen Jahwe um Hilfe an. Zu Mose aber sprachen sie, gab es etwa keine Friedhöfe in Ägypten, dass du uns herausgelockt hast, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns angetan, dass du uns aus Ägypten wegführtest? Haben wir dir nicht gerade dies schon in Ägypten vorgehalten, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern Sklavendienste verrichten. Denn es wäre besser für uns, den Ägyptern Sklavendienste zu verrichten, als in der Wüste umzukommen. Mose jedoch sprach zu dem Volke, habt keine Angst. Haltet stand, so werdet ihr sehen, welche Hilfe euch Jahwe heute wird zuteil werden lassen, denn was ihr heute mit den Ägyptern werdet geschehen sehen, werdet ihr nie und nimmermehr an ihnen sehen. Jahwe wird für euch streiten, ihr aber sollt euch still verhalten. Da sprach Jahwe zu Mose, warum rufst du mich zu Hilfe? Befiehl den Israeliten, weiterzuziehen. Du aber hebe deinen Stab empor und recke deine Hand aus über das Meer, so soll es sich zerteilen, und die Israeliten sollen mitten durch das Meer ziehen, als ob sie auf trockenem Lande wären. Dann will ich die Ägypter verblenden, so dass sie ihnen folgen, und will meine Macht erweisen am Pharao und an seinem ganzen Heer, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern, damit die Ägypter erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich meine Macht erweise am Pharao und an seinem ganzen Heer, an seinen Streitwagen und Reitern. Da änderte der Engel Gottes, der dem Lager der Israeliten vorauszog, seine Stellung und trat hinter sie. Und die Wolkensäule änderte ihre Stellung vorn und trat hinter sie. Und er kam zwischen das Lager der Ägypter und das der Israeliten, und die Wolke erhellte die Nacht. Da konnten sie sich die ganze Nacht hindurch nicht zu nahe kommen. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer. Da versetzte Jahwe das Meer die ganze Nacht hindurch durch einen heftigen Ostwind in Bewegung und legte das Meer trocken, die Gewässer traten auseinander. Die Israeliten aber zogen mitten durch das Meer hindurch, wie auf trockenem Lande, während das Gewässer zu ihrer rechten und linken einen Damm bildete. Die Ägypter aber verfolgten sie und kamen hinter ihnen drein, alle Rosse, Streitwagen und Reiter des Pharao, zwischen die Wassermassen. In der letzten Nachtwache aber beugte sich Jahwe in der Feuer- und Wolkensäule gegen den Heereszug der Ägypter hinab und brachte Verwirrung im Heereszuge der Ägypter hervor. Und er machte, dass die Räder ihrer Wagen absprangen und dass sie nur mühsam vorwärts kamen. Da sagten die Ägypter, lasst uns vor den Israeliten fliehen. Denn Jahwe kämpfte für sie gegen die Ägypter. Da sprach Jahwe zu Mose, recke deine Hand gegen das Meer aus, so sollen die Gewässer auf die Ägypter, ihre Streitwagen und ihre Reiter zurückfluten. Und Mose reckte seine Hand gegen das Meer aus, da flutete gegen Morgen das Meer wieder in sein Bette zurück, während die Ägypter ihm gerade entgegenflohen, und Jahwe trieb die Ägypter mitten ins Meer hinein. Und die Gewässer flossen wieder zusammen und überfluteten die Streitwagen und die Reiter, das ganze Heer des Pharao, die ihnen ins Meer gefolgt waren. Kein einziger von ihnen blieb am Leben. Die Israeliten aber zogen durch das Meer hindurch wie auf trockenem Lande, während die Gewässer zu ihrer rechten und linken einen Damm bildeten. So errettete Jahwe an jenem Tage Israel vor den Ägyptern, und die Israeliten sahen die Ägypter tot am Meeresufer liegen. Da erkannte Israel die große Wunderset, die Jahwe an den Ägyptern verrichtet hatte. Da fürchtete das Volk Jahwe und glaubte an Jahwe und seinen Diener Mose.